Das Wort für heute. Hallo liebe Freunde, hier ist das Wort für heute. Unser Bibeltext heute ist aus den Sprüchen, Kapitel 14, Vers 32 bis 34. Der Gottlose geht an seinen Sünden zugrunde, die Gottesfürchtigen aber haben selbst im Tod noch eine Zuflucht. Die Weisheit wohnt im Herzen eines klugen Menschen, bei einem Narren findet man sie nicht. Gerechtigkeit erhöht ein Volk, die Sünde aber ist für jedes Volk eine Schande. Gott segne dieses Wort. Weise und Unweise. In diesem Bibeltext hier aus den Sprüchen im Alten Testament lernen wir mehr über Weise und Unweise und was weiß ist und unweiß. Und der Vers hier hilft uns zu verstehen, dass eben Gottlosigkeit eine Form von Unweisheit ist und Gottes Furcht eine Form von Weisheit. Und der Grund dafür ist, dass eben, wie es hier auch steht, dass wir oder alle Menschen, die gottesfürchtig sind, also nicht nur Gott anerkennen, aber eine persönliche Beziehung mit unserem Herrn Jesus Christus haben, als reuige Sünder zu ihm kommen, dass wir verstehen, dass wir, eben wie es hier steht, selbst im Tod noch eine Zuflucht haben. Und das ist ein Geschenk, das ist Gottes Gnade und ein Geschenk, das uns unser Jesus Christus gegeben hat. Und für das, was er am Kreuz getan hat, als Gott im Fleische am Kreuz gestorben ist für unsere Sünden und wieder auferstanden ist am dritten Tag und dann in den Himmel gefahren ist und uns den Heiligen Geist geschickt hat. Und es ist der Heilige Geist, der in unseren Herzen wirkt und uns hilft, eben Gottes Weisheit zu verstehen und Gottes Sichtweise von Weisheit anzunehmen, ja, durch unsere Identität in Jesus Christus. Und darauf kommt es hier an. Also es ist eine Herzensangelegenheit, wirklich. Hier, die Weisheit wohnt im Herzen eines klugen Menschen. Bei einem Narren findet man sie nicht. Und dann eben vom Individuellen, eben kann es eben auch eine Gruppe von Menschen sein. Vers 14, Gerechtigkeit erhöht ein Volk, die Sünde aber ist für jedes Volk eine Schande. Und es kann eben auch sein, manchmal oder oft, dass eine kleine Gruppe oder eine kleine Anzahl von Leuten einen Einfluss hat auf eine größere Gruppe, sowohl für gut als auch für böse. Und gut und böse sind nicht dualistisch, also gleichwertig zu sehen, sondern die Bibel sagt uns, dass zu guter Letzt sich unser Herrgott eben trennt, ja, alles Böse trennt von sich selber und in ewige Verdammnis schickt. Und da haben wir eben die als Gottesfürchtige durch Gottes Segen und Gnade sein Versprechen, dass wir selbst im Tod noch eine Zuflucht haben. Und das ist ein unglaubliches Geschenk. Und es ist weise, dass wir gottesfürchtig, nicht nur gottesfürchtig sind, sondern eben tagtäglich uns im Wort aufhalten und in der Bibel aufhalten, ob das nun im Alten Testament ist, wie hier, oder im Neuen. Und dadurch eben in Gottes Plan und Zeitrahmen leben und wirken können. Wie sich das ausdrückt, ist, wie gesagt, das ist sehr unterschiedlich von Mensch zu Mensch und Person zu Person. Und wir haben dieses Versprechen, dass eben Gott eben Weisheit und Unweisheit aus seiner Sicht für uns hier in der Bibel so dargestellt hat, sodass wir eben weise sein können in Gottes Wort. Und lieber Jesus, wir danken dir hier für dieses Beispiel von Weise und Unweise aus den Sprüchen. Und wir beten, dass du uns hilfst, tagtäglich in unserer persönlichen Beziehung mit dir zu wachsen, wir, die wir als reuige Sünder zu dir gekommen sind, und dass du uns hilfst, durch dein Wort in unsere Herzen zu sprechen, und dass wir in deinem bestmöglichen Plan und Zeitrahmen leben und wirken können. Und dafür danken wir dir. Und vor allem für dein Wort, für die Bibel und für alles das, was du für uns getan hast am Kreuz. Wir danken dir, Herr Jesus, und beten dies in deinem Namen. In Christus Namen beten wir. Amen. Und denke immer daran, die beste Bibel ist eine geöffnete Bibel. Sei uns bald wieder herzlich willkommen.